WDR Fernsehen und in 1 Live. Meldet uns über 1live.de oder ruft an 0800 220 50 50. Live. Domian. So, liebe Leute, willkommen bei Domian, willkommen im 1 Live Talk Radio. Schön, dass ihr da seid. Heute gibt es bei uns eine offene Themenrunde. Das heißt, ihr könnt gerne anrufen, wenn ihr mit mir euch unterhalten wollt, wenn ihr mit mir reden wollt. Telefonnummer 0800 220 50 50 oder mailt uns domian@wdr.de. Die erste Anruferin heute Nacht heißt Susanne. Und die Susanne ist 52. Guten Morgen, Susanne. Ja, hallo Domian. Ich musste mich mental erstmal darauf vorbereiten, mit dir zu reden. Ich bin immer ein bisschen aufgeregt, weil ja. Ich war letztes Jahr schon mal bei dir. Mhm. Gut, dann ist es ja halb so schlimm. Ja. Um was geht's denn? Ja, also eigentlich geht es um das Thema Muttersohn oder Mamasohn, wie man so sagt. Mhm. Du hast also ein Muttersöhnchen. Ja, mein Freund. Ach so, dein Freund. Dein Freund ist ein Mamasöhnchen. Genau. Wie lange bist du mit deinem Freund schon zusammen? Also in diesem Jahr, im Oktober, 10 Jahre. Oh. Und warum ist er deines Erachtens ein Muttersöhnchen? Ja, also ich habe das halt am Anfang nicht so gemerkt. Aber wo ich dann merkte immer, dass der nach dem Mund der Mutter redete, also weil sie ja auch genauso geredet hat. Erst hatte er einige Pläne mit mir und mit einmal hat sich das wieder ganz verändert. Und dann hatte er eben dann eine ganz andere Meinung, so auch wie seine Mutter. Ne? Man hörte das immer so heraus. Mhm. Mutter sagt immer, alle Frauen nutzen ihn aus. Mutter sagt immer dies und jenes. Mhm. Also es kam immer wieder dieses Thema auf. Mhm. Und da habe ich gesagt, ob er nicht alt genug wäre und erwachsen genug, um für sich selbst zu entscheiden. Ja. Und? Ja. Antwort? Ja, wäre er doch. Aber es ist ja nicht so. Er gibt es ja nicht zu, dass er eigentlich mutterabhängig ist. Ja, das hast du dann nach einer gewissen Zeit dann gemerkt in eurer Beziehung, dass das so läuft? Ja, auf jeden Fall. Das ist so. Ganz schrecklich. Die hat es so weit gebracht, dass es circa vor 3 Jahren hat seine Firma Insolvenz gemacht. Mhm. Und dann hat er sich was anderes gesucht. Ich habe ihm aber auch gesagt, ich möchte nicht so gerne eine Fernbeziehung führen und er sollte vielleicht in der Nähe eine Arbeit finden. Aber da hat dann Muttern wahrscheinlich wieder mal gesagt, egal, Hauptsache Geld verdienen und egal wie weit. Und darum geht es, um ihn sein Leben, nicht um andere. Ne? Also wirklich nur um ihn. Hat er sich dann woanders eine Arbeit gesucht? Genau, ja. Das kam dann urplötzlich. Ja, Mutter hat es entschieden. Wir fahren auch mit Muttern hin. Ich muss mich da vorstellen. Mhm. Da habe ich gesagt, wo ist das? Da sind circa 120 bis 130 Kilometer von hier entfernt. Und Dann ist er genommen worden da. Ja, genau. Ja. Das ist so. Dann auch so passiert. Sowas kann einem natürlich am Anfang, wenn man jemanden neu kennenlernt, auffallen, auf die Nerven gehen und irgendwann zieht man eine Konsequenz. Du bist aber seit 10 Jahren mit diesem Mann zusammen. Ja, weil ich ihn noch lieb hab. Ja, aber das muss doch dann ein permanenter Konflikt zwischen dir und ihm sein. Ja, immer wieder. Also es sind auch schon Dinge passiert, die kann ich jetzt nicht beweisen, ne? Also sind da schon Dinge passiert, weil er hat da halt wohl eine Arbeitskollegin, die hat den gleichen Beruf, also die sitzen in einem Büro zusammen. Mhm. Und da habe ich dann gemerkt, also es war irgendwann letztes Jahr 3 Monate lang, wo er nichts mehr von mir wollte. Mhm. Und wo ich meinte, da ist das abgelaufen. Mhm. Ich kann es aber nicht beweisen, ne? Das okay, aber was hat das mit der Mutter zu tun? Nichts. Ja, sie will einfach, dass er von mir wegkommt. Ach so. Mit allen möglichen Mitteln. Ich habe ja wegen ihm auch 2005, damals, als ich ihn kennenlernte, meine Arbeit aufgegeben. Ich bin gereist durch ganz Deutschland, hatte eine Arbeit auf Messen und Ausstellungen und hatte Angst gehabt, ihn zu verlieren. Mhm. Wie ist denn grundsätzlich die Beziehung, der Kontakt zwischen dir und der Schwiegermutter? Nicht so gut. Seht ihr euch oft? Nein, ich nehme Abstand mittlerweile, weil ich bemerkt habe, ich habe diverse Sachen bemerkt, wie wenn sie hinterm Rücken ihres anderen Sohnes hetzt über die Freundin von dem anderen Sohn. Mhm. Dann weiß ich, das tut sie mit ihr. Ja. Und das tut sie auch, wenn ich nicht dabei bin. Ja. Lebst du mit deinem Partner zusammen in einer Wohnung? Nein. Noch nie? Nein, noch nie. Also weil die Mutter das einfach nicht will. Sie hat ihm das eingeredet, dass alle Frauen schlecht sind. Er soll das bloß nicht tun. Er soll für sich leben, er soll für sich verdienen. Er ist auch praktisch so geizig, er gibt mir auch nichts aus. Mhm. Ja, wir gehen raus, ist egal wo. Ne? Ich habe auch nicht viel Geld, weil ich bekomme Hartz IV zurzeit. Mhm. Mir geht's auch nicht so gut. Mhm. Aber er verdient auch sehr gutes Geld, aber wenn wir irgendwo rausgehen, dann zählt er jeden Cent. Ne? Wie? Das heißt, der lädt dich dann nicht zum Essen ein, wenn ihr rausgeht? Auch, aber so mit Bitteln und Betteln von ja. mir. Ne? Ist er denn noch immer dort beschäftigt, also weit weg von dir? Ja, der kommt freitags abends, ist circa 2 Stunden, also von da zurück hierhin, ist da so auch morgen wieder, ne, und ist dann so 1,5 Stunden bei mir, fährt dann zu sich nach Hause, von hier aus 30 Kilometer. Mhm. Die Wohnung hat er noch behalten, die Ferienwohnung hat er dort hinten und fährt erstmal zu sich, zu den Eltern. Am nächsten Tag ist der ganzen Tag, das geht eben, wie gesagt, seit der Zeit, den ganzen Tag bei den Eltern, weil er sich der Mutter verpflichtet fühlt, eben auch dort zu sein. Und Samstagabends, so meistens zwischen 21 und 23 Uhr, ist er erst bei mir. Und bleibt dann bei dir bis Montag? Bis Sonntags und dann ist er wieder weg. Bis Sonntag und ist er wieder weg? Genau. Wie alt ist er? Der ist jetzt 45 und ich bin 52, wie gesagt. Ja. Das ist alles nicht sehr schmeichelhaft für dich, finde ich. Überhaupt nicht. Streitest du mit ihm über die Mutter? Auch, ja. Ich sag ihm alles. Wie verhält er sich dann, wenn du die Mutter angreifst und kritisierst? Manchmal kritisiert er mich dann wieder. Also ich soll nicht so sein, die Mutter ist ja nicht so. Mhm. Also er nimmt sie in Schutz. Hat der denn überhaupt schon mal ganz quasi getrennt von der Mutter gelebt? Also er lebt jetzt auch räumlich getrennt von ihr. Hat er, anders gefragt, hat er schon mal mit einer Frau zusammen gewohnt? Ein einziges Mal vor unserer Beziehung, 4 Jahre. Mhm. Und da hat er halt schlechte Erfahrungen gemacht und deshalb hat die Mutter ihn ein bisschen verrückt gemacht. Macht das bloß nicht nochmal. Mhm. Ne? Und du glaubst, dass die Mutter nicht viel von dir hält? Jein, sagen wir mal so. Naja, ja, also, ist keine Antwort. Es ist einfach so, dass sie mich so akzeptiert, ne? Mhm. Ne, aber im Grunde genommen, so hintenrum möchte sie lieber, also, dass ich nicht da bin mehr, ne? Also, ich habe es ja bemerkt, es war ganz gemein, vorletztes Jahr, er Geburtstag hatte und ich, an dem Tag war der Todestag der Schwester meiner Mutter. Meine Mutter wollte nicht alleine zum Friedhof fahren, das war ca. 100 Kilometer weiter weg von hier. Mhm. Und dann bin ich mit ihr an dem Tag, habe ich ihm gesagt, ich muss wirklich mal mit, ich kann meine Mutter nicht alleine dahin fahren lassen. Und dann habe ich später erfahren, nach knapp einem halben Jahr, dass seine Arbeitskollegin ja eingeladen war, da hinten mit den Eltern zusammen essen zu gehen. Mhm. Susanne, was du mir alles erzählst, klingt für mich nicht erfreulich. Nein, eigentlich nicht. Nee, eigentlich wirklich nicht. Und ich glaube, wenn ich mich in dich hineinversetze, dass ich das nicht so lange ausgehalten hätte. Ja. Liebe hin, Liebe her, Zuneigung hin und her. Das ist schon ein großes Thema und ein großer Schatten, der da auf dieser Beziehung liegt. Und du hast ja das Gefühl, das permanente Gefühl, dass dein Freund nicht wirklich loyal an deiner Seite steht. Nein. Ich bin nie angekommen, ne? Also ich fühle mich nicht so angekommen. So. Ja. Und das ist eigentlich die Haupterkenntnis. Und aus dieser Haupterkenntnis müsste eigentlich eine Konsequenz gezogen werden, finde ich. Ja. Denn es heißt ja letztendlich, dass du nicht wirklich froh und glücklich in der Konstellation bist. Bin ich nicht. So. Und das seit sagenhaften 10 Jahren. Ja, ich habe immer gekämpft dagegen. Ne? Ja, aber irgendwann ist dann auch Schluss. Irgendwann geht's ja, nicht. Irgendwann ist Schluss. Ich habe ihm das 1000-mal gesagt, ich möchte nicht mehr. Ich will Koffer packen oder andersrum, er soll nicht mehr kommen. Aber dann drückt er auf die Tränendrüse, ne? Ja gut, aber das ist ja dein Ding, wenn du eine klare Haltung hast, dann kann dir die Tränendrüse noch so viel sprudeln, dann wäre es auch klar. Ich glaube, nach 10 Jahren ist das so eingefahren und so betoniert, die Verhaltensweise, den wirst du nicht mehr ändern können. Nein. Das heißt, wenn du ihn nicht ändern kannst, musst du die Verhältnisse ändern. Sprich, du müsstest im Prinzip gehen. Verdammt schwierig. Ja. Das ich bin so ein weicher Mensch, ne? Ich komme vielleicht vom Reden her hart vor, aber ich bin eigentlich nur total weich. Und ich glaube, so von außen betrachtet ist da kaum was anderes machbar. Ich biete dir gerne noch mal ein Gespräch mit Claudia, meiner Psychologin heute Nacht, an, was sie so denkt. Das kann ja nicht schaden, dass sie dir noch eine Meinung holst. Ja. Ich glaube, du müsstest raus und einen neuen Start im Leben wagen. Tja, das möchte ich schon die ganze Zeit, aber ich schaffe es irgendwie nicht. Okay. Mit Hilfe glaube ich schon, aber ich glaube es irgendwie nicht alleine. Genau, über die Hilfe können wir jetzt mal reden, Susanne. Domian, darf ich von dir ein Autogramm haben? Gerne, dann sagst du die Anschrift meiner Psychologin, okay? Ah, super, ja. So, danke. Dann legst du bitte auf und wir melden uns gleich. Ja, ich wünsche noch eine schöne Sendung. Dankeschön, dir eine gute Nacht gleich. Tschüss. Ja. Ciao. Tschüss. 0800 220 50 50. Wer ist dran? 34 Jahre alt. Stefan. Hallo Stefan. Ja, hallo Domian. Hallo Stefan, um was geht's? Ja, man kann sagen, fast so ähnlich wie meine Vorrednerin. Ich bin seit 8 Jahren verheiratet. Mhm. Jetzt ist mittlerweile eine zweite Frau in mein Leben getreten. Oh, eine Geliebte. Ja, kann man so sagen. Seit wann? Und jetzt weiß ich halt nicht mehr so genau mit meinen Gefühlen recht Haus zu halten. Seit wann ist sie da? Seit ungefähr 5-6 Monaten. Ah ja. Ja, 5-6 Monaten. Ja, kommt hin. Wo hast du, so. Wo und wie hast du die kennengelernt? Ich bin als Kraftfahrer im Werksverkehr tätig. Mhm. Im Werksverkehr? Sie arbeitet, genau, von einer großen Firma. Okay. Und sie arbeitet halt in einer der Niederlassungen, die wir beliefern. Da begegnet man sich dann. Genau. Mhm. Und von wem ging das denn dann aus? Sowas fällt ja dann nicht vom Himmel. Dass man nee, das sich nicht. Dann man unterhält sich halt ganz normal. Wir als Kraftfahrer unterhalten uns ja auch mit Angestellten der Niederlassungen. Ja, aber irgendwann sagt einer, ach, lass uns doch mal treffen. Ja, nö, wir haben uns irgendwie auf Anhieb haben wir uns direkt super verstanden. Verstehe ich schon, aber einer muss ja mal dann diesen Schritt ins Private machen. Warst du das oder war sie das? Sowohl als auch, aber ich glaube, ich meine, es kam eher von meiner Seite her. Okay. Als ich gesagt habe, wie schaut man aus, mal mit dem Treffen auf einen Kaffee oder was. So meine ich es, genau. Mhm. Ja, sie waren nicht abgeneigt. Ja, gut, wir haben uns getroffen. Mhm. Ja, also, es ist auch zum Sex gekommen. Aber nicht gleich beim ersten Treffen. Doch. Doch. Aber ihr habt euch irgendwo zum Kaffee getroffen. Ja. Und dann? Wo kam es zum Sex? Ja, bei mir im LKW. Mensch, du gehst aber ran. Gleich knallharter Sex im LKW. Eine Tasse Kaffee und dann knallharter Sex. Ja, so ungefähr. War's gut? Ja, es war sehr gut und es war auch sehr, sehr lange. Sehr lange im LKW? Ja. Ja. War das bei Tage? Bei Tage? Zur Tageszeit oder am Abend? Ne, abends. Abends, ja, okay. Ich bin halt so gefahren, dass ich bei ihr dann hier halt parken konnte. Mhm. Und haben wir gesagt, du lässt, wir kommen, wir gehen mal Kaffee trinken, haben wir Kaffee getrunken, uns unterhalten. Und dann haben wir gemerkt, wir schweben so ziemlich auf einer Länge. Im Klartext, anders ausgedrückt, ihr wart geil aufeinander. Nee. Also, da war schon mehr. Also, es war nicht, jetzt im Ernst, es war nicht nur eine sexuelle Geschichte, sondern ihr habt euch auch wirklich gut verstanden. Ja. Ich verstehe. Mhm. Sie hatte eine schwere Vergangenheit und schwere Kindheit, ich ebenfalls. Ja. Ja. Ist sie denn solo? Sie ist solo, ja. Mhm. Sie war im Heim, ich war im Heim und man hat sich auf jeder Wellenlänge super gut verstanden. Ja. So, jetzt kann man, ist es jetzt so, dass man sagen kann, du hast jetzt neben deiner Hauptbeziehung eine Nebenbeziehung. Das kann man sagen. Wollte ich, aber wir sind uns gegenseitig erst ein Stückchen auf Abstand gegangen. Eben halt, weil da ist ja noch meine Frau. Ja. Und wir sind uns der Gefühle sie ist sich der Gefühle hundertprozentig bewusst. Sie ist verknallt in mich. Das hat sie mir auch selber gesagt. Mhm. Sie würde auch gerne mehr? Sie würde auch gerne mehr. Ja, und du? Ich wäre nicht abgeneigt. Ich weiß halt nicht mehr, wo meine Gefühle stehen. Eine kleine Hintergrundgeschichte. Meine Frau ist extremst eifersüchtig. Wir sind seit 8 Jahren verheiratet. Und nach 4 oder 5 Jahren, nachdem wir verheiratet waren, hat sich das herauskristallisiert. Sie wollte immer überall mit hinkommen, wo ich hinging. Sie wollte wissen, wo ich hingehe. Und wenn ich irgendwo alleine wollte, wollte sie nicht, dass ich alleine hingehe und alles. Das wollte ich alles nicht wahrhaben. Was schon sehr nerven kann. Das kann schon sehr nerven. Das kann sehr nerven. Hat sie denn schon Wind bekommen jetzt von dieser neuen Frau? Nein. Nein. Absolut nicht. Weil meine Frau ist auch noch in mich verliebt. Aber das Ganze ging halt so weit, dass sie angefangen hat, mein Handy zu kontrollieren, meinen Rechner zu kontrollieren. Ich habe ihr in den ganzen 8 Jahren keinen einzigen Grund gegeben. Und dennoch macht sie es. Genau. Und das Kontrollieren hat sie nur einmal gemacht. Sie hat zu mir wortwörtlich gesagt, sie kann mir nicht zu 100% vertrauen. Konnte mir von Anfang an nicht. Ja. Oder im Allgemeinen, sie kann keine Menschen zu 100% vertrauen, weil sie im Dorf verletzt worden ist. So. Weil sie wann verletzt worden ist? Ja, weil sie schon häufig verletzt worden ist. Häufig, okay. Okay, das kann man jetzt krankhaft oder hysterisch nennen oder was auch immer. Jedenfalls ist das auch nicht das Normale, wenn du ihr noch nie Anlass geboten hast. Und damit macht man ja eigentlich einen Menschen mürbe. Und wie gesagt, das ist ja provozierend. Was empfindest du denn noch für deine Frau? Keine Liebe mehr. Das keine hab ich Liebe? Aber auch gesagt. Das hast du ihr gesagt? Wir waren letztes Jahr, ich habe mich letztes Jahr für 2 Monate von ihr getrennt. Also bin ich auf Distanz gegangen. Und da war keine andere Frau im Spiel? Das hast du so aus freien Stücken herausgemacht? Da war keine andere Frau im Spiel. Das war einfach für mich, ich brauchte wieder Freiraum. Ja? Sie beengt dich zu sehr. Genau, ich bin halt ohne Vater aufgewachsen. Ich hatte von klein auf immer viel Freiraum. So. Und aber Moment, jetzt hast du ihr gesagt, ich liebe dich nicht mehr. Genau. Du hast es wirklich so gesagt. Ich habe es ihr gesagt. Das ist ja eine fundamentale Aussage. Wie hat sie denn darauf reagiert? Ja, sie hat einen Heulkrampf gekriegt. Wieso? Sie hat einen richtigen Heulkrampf gekriegt. Nun hast du dich 2 Monate getrennt von ihr. Du sagst, ich liebe sie nicht mehr. Warum bist du überhaupt zurückgekehrt? Ich weiß es nicht. Also ich habe ihr halt vor 4 Jahren, also ich habe ihr nach 4 oder 5 Jahren Ehe, habe ich ihr gesagt, du bist krankhaft eifersüchtig, mach eine Therapie, sonst geht es mit uns den Bach runter. Das habe ich ihr angedroht, das habe ich ihr mehrmals gesagt. Hat sie aber nicht gemacht? Letztes Jahr. Ach, hat sie gemacht, aber hat nichts genutzt. Ich habe mich ja von ihr getrennt und habe ja halt gesagt, du musst deine Eifersucht in den Griff kriegen, dann können wir es nochmal probieren. Ja, ja, so jetzt habt ihr es probiert, aber es hat auch nicht viel genutzt. Nein. Ja. Sie ist zu einer Psychologin gegangen, hat gesagt, ich gehe zu einer Psychologin, aber nur, wenn du mitkommst. Ich habe mit eingewilligt. Ja. Ich bin auch mit hingegangen. Wie oft warst du da? 4-mal waren wir da. Ja. War sie dann hinterher noch alleine bei der Psychologin? Nein, die Psychologin hat uns das angeboten, aber sie wollte nicht. Gut. Oder auch nicht gut. Du bist aber dann, du bist wieder zurückgegangen zu ihr. Warum? Weil ich, es ist halt noch ein Gefühl da. Und, aber was ist das für ein Gefühl? Ich war damals der Meinung, das Gefühl, das kommt wieder hoch. Weil 8 Jahre Ehe und ein Kind mit dabei, ein Wunschkind, das kann man nicht mal eben so alles, ne? Da kann man nicht so eiskalt sagen, ist nicht. Ne? Das geht nicht. Ja, ich glaube nicht, dass du es eiskalt sagst. Du hast ja eine lange Vorgeschichte. Ja. Nee, und natürlich ist da ein Gefühl. Das wäre schlimm, wenn da gar kein Gefühl mehr wäre nach 8 Jahren Ehe und einem Kind, wie du sagst. Ja. Aber offensichtlich ist es nicht das Gefühl, was man eigentlich für eine Beziehung braucht mehr da. Genau, und ich bin ein Mensch, der nicht einfach nur so sagt, ich liebe dich. Diesen Satz, den sage ich wirklich nur dann, wenn ich mir meiner Gefühle 100% sicher bin. Hast du diesen Satz deiner Affäre schon gesagt? Nein. Ich habe ihr gesagt, dass ich sie extrem tief ins Herz geschlossen habe. Was schon viel ist? Dass ich sie auch lieb habe. Mhm. Das habe ich ihr gesagt. Das weiß sie auch. Wir telefonieren auch regelmäßig. Mhm. Und es ist einfach so, auch wenn wir uns getroffen hatten, sie, ich weiß nicht, was das ist. Sie versprüht irgendwie, mhm. weiß nicht, familiäres Leidenschaft, irgendwie mhm. so. Was, ja, auf jeden Fall was ich bisher gar nicht kannte, was mich fasziniert hat. Schläfst ja? du mit und, deiner Frau noch? Ja. Ja. Gerne? Allerdings, Gerne? Nein. Eher weniger. Mhm. Das war ja auch von vornherein nicht viel. Mhm. Stefan, ja. ich also, du, und du sagst nach wie vor heute, ich liebe sie nicht mehr. Genau. Und ich merke, dass du, bevor du so einen Satz sagst, wahrscheinlich auch sehr lange nachdenkst, ob das auch stimmt, so wie du lange nachdenkst über den Satz, ich liebe dich, ob der auch stimmt. Also das hat schon ein Gewicht. Das hat ein Gewicht, wenn du das sagst. Du sagst das nicht einfach so daher. Nein. Damit ist eigentlich, die Sache klar, Stefan, finde ich. Das finde ich auch. Jetzt ist aber die Sache, ich würde mich auch liebend gerne mit dir öfters treffen. Sie ist halt, sie wohnt halt 2 Stunden entfernt, Autofahrt, was vielleicht auch gut ist. Nein, weißt du, was ich finde, was du mit deiner Affäre machst, ist eigentlich jetzt erstmal egal. Ich finde, du musst erstmal klar Schiff machen in deiner Ehe, mit deiner Ehe. Danach bist du sowieso ein freier Mann und kannst überlegen und machen, was du willst. Ja, sicher. Ich würde es auf keinen Fall parallel laufen lassen. Nein, das habe ich ja auch nicht vorgehabt. Deswegen sind wir auch gegenseitig auch wieder auf Distanz gegangen. Na gut, aber das ist ja nur eine Zwischenlösung. Das ist ja keine Endlösung. Nein, und das ist halt auch das, was mich halt ziemlich runterzieht und auch verwirrt. Also ich bin mit meinen Gefühlen absolut nicht mehr im Reinen. Ich weiß aber auch, dass meine Frau noch total in mich verliebt ist. Aber ja. Ich empfinde halt nicht mehr so das für sie, ja. was sie für mich empfindet. Ja, ich finde, das ist auch egal, was deine Frau für dich empfindet. Entscheidend ist, was du für sie empfindest. Das ist entscheidend. Und dann musst du die Konsequenzen daraus ziehen. Die Situation, in der du jetzt lebst, ist ja nur wirklich nicht schön. Du bist mit einer Frau zusammen, die extrem eifersüchtig ist, die du nicht liebst. Da ist eine andere Frau, die hat dich ziemlich angemacht in jeglicher Beziehung. Aber das bremst du im Moment weg, weil du irgendwie auch ein schlechtes Gewissen hast, es parallel laufen zu lassen. Das ist kein gesundes Leben. Du musst klare Verhältnisse schaffen. Zu klaren Verhältnissen ist der erste Schritt, über die Ehe nachzudenken. Ist das noch das Richtige? Oder ist es ehrlicher für alle Beteiligten, wenn ich rausgehe? Ich habe schon mit dem Gedanken gespielt. Mhm. Nur, wo ich mich die 2 Monate auf Zeit getrennt hatte, da hat unsere Kleine den Druck extrem abbekommen. Ja, das ist wie alt, das habe ich gemerkt. Wie alt ist das Kind? Sie ist jetzt 4. Ja, gut. Und sie war halt 2 mhm. und hat halt den Druck extrem abbekommen. Mhm. Du kannst aber nicht nur wegen eines Kindes in einer nicht mehr glücklichen Beziehung bleiben. Das ist mir bewusst. Es klingt jetzt vielleicht verrückt. Ich versuche ja schon die ganze Zeit überlegen, wie kann ich das am besten machen? Ich mache dir jetzt einen Vorschlag. Wie kann ich die Beziehung am besten beenden, mhm. sodass. Weil ich genau weiß, wenn ich zu ihr hingehe, sag, mhm. du weißt ja, es sind keine Gefühle mehr da, ich beende die Beziehung, die kriegt einen Heulkrampf, die kriegt einen Nervenzusammenbruch, das weiß ich. Stefan, das müssten wir jetzt im Detail besprechen, wie du das genau anstellst. Das schaffen wir jetzt hier nicht mehr. Mhm. Da übergebe ich jetzt an meine Psychologin. Die führt das Gespräch weiter. Denn das können wir jetzt nicht in 2 Minuten mal kurz abklären, wie das dann abläuft mit deiner Frau. Ich finde, du musst es tun. Wie du es am besten machst, dazu wird gleich die Claudia dir was sagen, okay? Alles klar, ich weiß Bescheid. So machen wir es. Wir melden uns gleich wieder bei dir, Stefan. Domian, ich danke dir. Alles Gute, viel Glück. Danke. Tschüss. Tschüss. 1.24 Uhr und hier ist der Bernhard, 62. Guten Morgen. Guten Morgen. Guten Morgen, Bernhard. Schön, dass du da bist. Um was geht's bei dir? Mir geht's um meine Frau. Sie ist zum zweiten Mal nach 8 Jahren an Lungenkrebs erkrankt, liegt seit heute Morgen im Hospiz in Loma. Mhm. Sie hat nur noch eine Lungenhälfte, die ihr vor 8 Jahren operativ entfernt worden ist. Ja. Und seit Oktober nach diversen Krankenhausaufenthalten. Mhm. Hat man sie nach Entdeckung des Lungenkrebses und Beginn der Chemotherapie in die Palliativstation im DRK-Krankenhaus in Neuwied in Rheinland-Pfalz. Ja. Das heißt, geführt. Das heißt, dass die Palliativstation, die Chefärzte entschieden haben, sie ist nicht mehr therapierbar und ist seit heute Morgen im Hospiz in Loma, wo ich ebenso wie in der Palliativstation sie sehr gut aufgehoben fühle. Wollte sie in das Hospiz gehen? Ja. Ist ihr klar, in welchem ernsten Zustand sie sich befindet? Ich habe den Eindruck, dass es ihr klar ist, aber mitunter höre ich immer noch, wie heute zum Beispiel, dass sie träumt davon, irgendwann wieder in ihrem geliebten Müllerland, nennt sie ihren Garten. Wir wohnen im Westerwald in einem Einfamilienhaus und sie ist passionierte Gärtnerin. Wir sind fast Selbstversorger, sage ich mal, bis auf die Grundnahrungsmittel. Aber sie ist in dem Hospiz zum Sterben. Sie ist zum Sterben ins Hospiz heute gekommen. So offen und klar sprecht ihr nicht miteinander. Doch. Eigentlich nicht. Nee, eigentlich nicht, sonst würde sie wahrscheinlich das mit dem Müllerland nicht so sagen. Nein. Ist sie denn im Moment relativ beschwerdefrei? Sie ist im Moment relativ beschwerdefrei, außer Atemnot. Der Lungenkrebs drückt auf die Bronchien. Mhm. Die Schmerzen werden ihr durch Opioidmittel entzogen. Und auch die Fahrt mit DRK-Fahrzeug hat sie relativ gut überstanden. Mhm. Ich war erstaunt, in was für einem Zustand sie heute da angekommen ist. War sie eigentlich früher Raucherin gewesen? Sie war ganz früher Raucherin, hat aber, ich sag mal, 2000, also 2 Jahre bevor ihrem ersten Lungenkrebs, aufgehört mit Rauchen. Auch der Krebs ist ein Adenokarzinom, was laut Ärzteaussage nicht vom Rauchen her stammt. Jetzt ist das natürlich eine ungeheuer ernste Situation, wenn nicht die ernsteste Situation überhaupt, die man sich im Leben vorstellen kann. Richtig, ja. Für beide. Ja. Wie gehst du denn mit dieser Situation jetzt um? Wie ist das für dich? Äußerlich sehr gefasst, kann auch sehr klar darüber reden, aber innerlich bin ich im Grunde genommen fix und fertig. Mhm. Erklär mir mal bitte, damit ich mir das vorstellen kann, wie viel Kilometer jetzt von deiner Wohnung das Hospiz entfernt ist. Laut Navi im Auto 54. 54? Ja, das heißt, jeden Tag werde ich hinfahren. Du kannst jeden Tag hinfahren. Mhm. Ich bin auch seit Oktober jeden Tag zu ihren stationären Krankenhausaufenthalten gefahren, weil ich kurz vor Rente bin und finanziell keine Probleme, sage ich mal. Mhm. Habt ihr Kinder? Nein. Wir haben einen Garten, wunderschönes Grundstück. Es ist ein von allen hoch beachtetes, blütenreiches Grundstück mit Tieren und Gartenteich und allem. Also, das war euer großes Hobby, das alles sehr schön zu machen. Ihr Leben im Grunde genommen, der Garten. Nun bist du ja schon seit vielen Jahren, seit 8 Jahren mit dieser schweren Krankheit konfrontiert. Die Ärzte haben mir vor 8 Jahren gesagt, auf die Frage, wie ist die Mortabilitätsrate, also die Überlebensrate, 8 Jahre, das sind allerdings Statistiken, denen ich zunächst also doch eigentlich Glauben geschenkt habe. Jetzt tritt das nach etwas über 8 Jahren tatsächlich ein. Was hast du dir jetzt für die letzte Zeit vorgenommen, was du für deine Frau noch tun kannst? Ihr beizustehen, sie jeden Tag zu besuchen. Ja. Und ihr die Gewissheit zu geben, dass hier zu Hause alles so weitergeht, eigentlich außer Garten, weil ich bin halt mehr der Techniker oder Heimwerker, sag ich mal, der die Sachen wie Rasenmähen und so weiter macht und Ich glaube, das ist schon sehr viel, was du deiner Frau damit schenken kannst. Ja. Wenn du jeden Tag da bist, wenn sie fühlt, dass du, auch wenn du nicht da bist, dass du da bist und dass alles so in ihrem Sinne weiterläuft oder weiterlaufen wird. Ja. Dennoch ist es natürlich eine ungeheuer schwere Zeit. Ja. Hast du denn so ein wenig Beistand in deinem Umfeld? Gibt es Freunde, Verwandte? Ich habe einen sehr großen Beistand von ihrer Schwester, die im Ruhrgebiet wohnt. Mhm. Aber heute Abend meinen Bruder, mit dem ich seit 3 Jahren eigentlich gebrochen hatte, angerufen. Mhm. Auch von ihm kommt jetzt wohl Beistand. Mhm. Aber bin ansonsten im Grunde genommen ziemlich verzweifelt. Das ist auch normal. Ja. Das ist völlig normal. Und auch der Beistand kann da sein, aber letztendlich den Schmerz hat man für sich allein und die Traurigkeit. Ja. Was machst du so? Was wirst du mit ihr machen, wenn du jetzt hinfährst? Was kann man noch machen am Tag mit ihr? Ihr erzählen, was ihre 2 Katzen, die hier im Hause, ihr auch noch Beistand helfen. Mhm. Erzählen, was sie machen. Und ansonsten ihr versichern, dass hier zu Hause alles normal weiterläuft. Das finde ich eine gute Idee, von zu Hause zu erzählen. Sie liebt ihr Zuhause, sie liebt ihren Garten. Dann kannst du vom Garten noch erzählen. Gut, es ist jetzt Winter, aber irgendwas zu erzählen gibt es immer. Von den Tieren, wie du es gerade schon gesagt hast. Im Garten ist machen im Moment. Mhm. Winter ist klar, wie Sie schon sagen. Mhm. Jetzt muss man natürlich in der Situation auch über das Allerschlimmste nachdenken. Nämlich, wir haben vor 8 Jahren, als es passiert ist, auch mit unserer Verwandtschaft im Ruhrgebiet über solche Probleme geredet und haben in einem hier im Westerwald damals erst entstandenen Friedwald im Friesenhagen, einen im Ruhrforst, einen Platz, einen Baum gekauft. Ach. Für 99 Jahre gepachtet quasi. Und haben in diesem Sinne eigentlich schon damals schon vorgesorgt. Sind also eigentlich gewappnet für den Tod. Da ist alles geregelt. Und da ist im Prinzip alles geregelt. Wir sind vorbereitet auf das Sterben. Weißt du, Bernhard? Und auch seit der Onkologe uns gesagt hat, im Grunde genommen ist das aussichtslos jetzt. Da ist nichts operativ mehr zu machen. So hört es sich auch an, wie du es gerade geschildert hast. Ja. Dass man sich da auch keine Hoffnung mehr machen darf, wenn die Situation eben nicht so, die Lage nicht so gegeben ist. Das hat ihre Schwester, die sie auch aus dem Ruhrgebiet regelmäßig besucht, vielleicht deutlicher gesagt, wie ich es ihr sagen kann, nachdem sie heute wieder sagte, am liebsten, als heute Morgen die Sonne mal kurz rauskam über Loma, gesagt, aber als sie heute wieder anfing, es wäre mir am liebsten, wenn ich jetzt bei diesem Wetter mal wieder in mein geliebtes Müllerland könnte. Bernhard, habe ich ihr nicht versucht auszureden. Ach, dann ist es auch gut. Dann ist es auch gut. Dann lass sie so träumen noch. Ja. Wenn sie fragt, dann sag ihr die Wahrheit. Aber wenn sie von sich aus nichts Konkretes mehr sagt, dann lass sie in Ruhe. Ich wollte dir noch etwas sagen. Nutze die Zeit, die du jetzt mit deiner Frau noch hast, um ihr all das zu sagen, was du ihr noch sagen möchtest. Ja. Vielleicht auch Dinge, die man vielleicht so scheut, im normalen Leben jemandem zu sagen. Sag es ihr. Es wird ein großes Glück für sie sein. Und für dich ist es ein gutes Gefühl, wenn du später daran zurückdenkst, dass du ihr dieses Glück noch geschenkt hast. Ja. Ansonsten müsst ihr beide jetzt tapfer durch diese Zeit hindurchgehen. Und man kann nur gemeinsam hoffen, dass deine Frau einen friedvollen Tod hat und einen schnellen Tod. Ja. Das müssen wir hoffen. Lieber Bernhard, die Verzweiflung ist normal. da musst du jetzt durch, das ist so. Ja. Du weißt ja, dass ich hier nur so einen bestimmten Rahmen Zeit habe in der Sendung. Okay, Domian, ich danke dir. Ich möchte dich aber nicht so ganz einfach jetzt hier raus komplimentieren, sondern biete dir auch sehr gerne an, dass meine Psychologin dich nochmal anruft. Das ist kein großes psychologisches Gespräch, sondern nochmal ein Gespräch von Mensch zu Mensch. Möchtest du das? Nein, eigentlich nicht, weil die Aufnahme heute im Hospiz, was in der Region einen sehr guten Namen hat, mir heute dermaßen gefallen hat, dass ich von da aus schon in dieser Hinsicht sehr gut betreut werde. Gut, dann lassen wir das. Ja. Dann wünsche ich dir viel Kraft. Okay. Und ich wünsche auch deiner Frau viel Kraft, dass es alles so wird, dass es für sie am erträglichsten und besten ist. Ja, ich danke dir. Alles Gute von Herzen. Okay. Auf Wiederhören. Tschüss, Bernd. Auf Wiederhören. Tschüss. Wir haben 1.36 Uhr und hier ist die Esther oder Esther und sie ist 41. Guten Morgen. Guten Morgen. Hallo Domian. Hallo Esther. Um was geht's bei dir? Bei mir geht's darum, dass ich im Beruf als Frau lebe und anerkannt bin und meistens privat, vor allem bei meinen Eltern, noch als Mann. Ah, du bist transsexuell. Transgeschlechtlich. Entschuldige, ich sag immer noch transsexuell, ja. Sprichst du mit einer Freisprechanlage? Warte mal. Mir wäre lieber, wenn du irgendwie näher rangehst. Das klingt so ein bisschen. Jetzt besser. Okay. Besser für dich? Ja, klingt besser. Klingt okay. Klar. Wie lange lebst du nach draußen schon als Frau? Also nach draußen, dass das Freunden und Bekannten, dass die das wissen, ist bestimmt schon. Weiß nicht, 10 Jahre, 12 Jahre. Mhm. Aber dass ich es beruflich mache, ist jetzt so 1,5 Jahre her. Mhm. Was machst du beruflich, wenn ich fragen darf? Ich bin im Lehramt an der berufsbildenden Schule. Ich habe nie verstanden. Im Lehramt an einer berufsbildenden Schule. Ach, das ist ja interessant. Du bist Lehrerin. Ja. Das heißt, die Schüler haben deine Verwandlung sozusagen miterlebt. Da kam an einem Tag noch der Herr so und so und jetzt ist es die Frau so und so. Ich habe einen Schulwechsel vorgenommen, einen Standortwechsel. Also ich weiß, weil ich hatte nachher Schüler, die hatte ich schon an einer anderen Schule auch gehabt, dass es also einem Schülern bekannt ist. Aber es ist so nicht Thema, dass ich erst so war und erst dann anders war. An der Schule, an der du jetzt bist, da hat sich das doch bestimmt auch irgendwie schon rumgesprochen, dass du mal eigentlich ein Mann warst. Wahrscheinlich, ja, aber es ist jetzt nicht Thema, dass ich da großartig drauf angesprochen werde. Und ich werde nicht drauf angesprochen. Es gibt keine Hänseleien? Nee, es passiert vielleicht mal, also heute ist mir mal wieder passiert, dass Kollegen aus Versehen das falsche Pronomen verwenden. Ach so. So was passiert mal, genau. Hat dich denn ein Kollege schon mal so ganz offen drauf angesprochen, hier nach dem Motto, erzähl mir mal, wie das so war für dich? Also es war ganz merkwürdig, weil ich hatte, das kam relativ plötzlich, dass ich die Schule gewechselt hatte. Das war eigentlich nicht freiwillig gewesen. Ich war ein Jahr lang auf einer anderen Schule gewesen, auf einer Realschule, die umgebaut worden ist, zu einer, wo eine Fachoberschule dazu gekommen ist. Und da hatte ich dann Probleme mit dem Rektor. Der hat immer gesagt, ich soll mich nicht so weiblich kleiden, etc. Und wo es dann richtig heftige Mobbing-Geschichten durch den Rektor kam und die mich dann gegangen haben sozusagen. Aber ich hatte mich dort auf eine Schulleitungsposition beworben und die habe ich dann aufgrund der Transgeschlechtlichkeit nicht bekommen. Das ist ja auch ein Ding. Das ist ja eine klare Diskriminierung, finde ich. Das ist eine klare Diskriminierung, aber da sind manchmal Machenschaften, ich sag mal, die Mächte in Regierungsbereichen sind da manchmal etwas stärker, als man selber dagegen ankommt. Ja, natürlich. Ja, ja. Und dann ist auch immer die Frage, wie viel Kraft und Zeit man dann investiert. Dann habe ich halt gewechselt zu der anderen Schule oder musste wechseln. Das war relativ ad hoc. Und dein jetziger Chef, für den ist das kein Thema, der akzeptiert das alles? In dem Fall ist es eine Frau, eine Seltenheit, aber genau, die akzeptiert das. Mhm. Und da gab es einmal eine Anfrage von der vom Personalrat, das müsste doch, dass das doch irgendwie thematisiert werden müsste oder so. Und dann hatten wir aber besprochen, dass es eine E-Mail gab am Anfang, in der wir gesagt hatten, wenn halt jemand eine Frage habe, soll er sich halt an die Schulleiterin oder nicht direkt wenden. Ja, da kam aber nie wieder was. Bist du, also du hast einen Ausweis, da steht Esther so und so drin? Nee, ich habe normalen, ich habe noch meinen alten Ausweis. Du hast einen alten Ausweis. Wie ist es denn mit der körperlichen Angleichung? Hast du dich operieren lassen? Nein. Nein. Willst du das noch? Weiß ich noch nicht. Ich habe immer noch einen riesengroßen Kinderwunsch. Ach so. Du hast noch einen Kinderwunsch. Also das ist eigentlich das, der Kinderwunsch ist immer das, ist das größte Problem für mich. Also ich habe schon immer einen Kinderwunsch gehabt und das heißt, du möchtest als Mann, also du möchtest als Mann noch ein Kind zeugen? Am liebsten hätte ich als Frau ein Kind gezeugt. Das wäre mein größter Wunsch. Aber das geht ja nun nicht. Naja, es geht jetzt ja gerade, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, dass in Schweden jetzt Frauen Gebärmutter eingepflanzt worden sind und die auch ein Kind bekommen haben. Nee, das habe ich noch nicht mitbekommen. Das ist ja interessant. Das funktioniert? Das, jetzt gab es die ersten, jetzt zwei Kinder sind geboren worden und da haben Mütter, haben Frauen, die keine eigene Gebärmutter haben und auch keine eigenen Eierstöcke, haben in dem einen Fall die hatten 36-jährige Frau, die Gebärmutter von ihrer Mutter bekommen und hat dann selber ein Kind bekommen. Aber das war von Geburt an eine Frau. Du bist von Geburt an körperlich ein Mann. Ob das da auch funktioniert? Also die Voraussetzungen, sag ich mal, die, weil sie ja auch keine Eierstöcke hatte und keine Gebärmutter hatte, einfach eigentlich nur die Blutgefäße angeschossen worden sind, also nur, dass die Gebärmutter mit Blut versorgt worden ist. Also da ist einfach sozusagen die Forschung ist noch nicht weit genug oder ich bin zu früh geboren worden. Vielleicht, aber, ja, vielleicht. In 10 Jahren ist die Sache vielleicht einfacher, chirurgisch genau. Auch. Du hast noch kein Kind. Wir haben eine Tochter mit 6 Jahren. Ach so, du hast schon ein Kind? Ja. Ja, Esther, dann frage ich mal jetzt ganz, sei nicht böse, ich frage es mal einfach so gerade raus. Warum jetzt noch so eine komplizierte Nummer als Sehnsucht? Es ist schon kompliziert genug, eine Umwandlung, eine chirurgische Angleichung. Umwandlung. Genau, eine Angleichung. Und dann auch noch die Geschichte mit der Schwangerschaft. Warum? Kann man, muss okay, das sein? Also ich sag's profan, muss das sein? Also das größte Glück wäre für mich, oder ist für mich eigentlich immer sozusagen einfach ein eigenes Kind nochmal zu haben. Mhm. Also was ich selber mit Gebärmutter ein eigenes Kind bekomme, ich glaube, dass dazu bin ich zu alt jetzt mit 40 Jahren, dass ich das noch erlebe, dass die Forschung oder die Wissenschaft schnell genug voranschreitet. Eben, also andere, die Zeit das spricht. Andere, aber dass meine Frau, mit der ich zusammenlebe, noch ein Kind bekommt. Du lebst noch mit einer Frau zusammen? Nee, was heißt noch? Ich hoffe, es bleibt so. Ach so, also bist du lesbisch? Ja. So wird's ja. So muss man es dann sagen, ja. Jetzt aber nochmal zum Anfang. Wer, bei wem genau bist du jetzt noch der Mann? Gegenüber meiner Frau. Ach so. Warum? Weil sie es sozusagen auch als Bedingung macht, dass wir noch zusammenbleiben. Aber das muss doch für dich die Hölle sein. Du bist innerlich so mittlerweile in deiner Identität als Frau und hast den großen Schritt gemacht, sogar beruflich als Frau zu arbeiten und musst bei deiner Partnerin noch ein Kerl sein. Genau. Wie empfindest du das denn? Man gewöhnt sich daran. Also es ist schon komisch, weil ich halt jeden Tag zwitsche. Wie geht denn das? Ja, du kommst von der Schule, bist aufgebrezelt als Frau oder auch nicht aufgebrezelt, ja, aber angezogen als Frau. So, und dann schnell alle Frauensachen runter und die Männerklamotten an zu Hause. Na gut, ich meine, Männerklamotten, in dem Sinne, klassische Männerklamotten habe ich nicht. Also Unisex, würde ich sagen. Genau. Macht dich das nicht ein bisschen sauer auf deine Partnerin? Nee, ja, sauer, das heißt, ich kann es verstehen. Weil sie ja etwas ganz Zentrales, das muss ich dir nicht erzählen, was deine Identität ausmacht, ja nicht akzeptiert. So würde ich das nicht sagen. Also sie würde ja es akzeptieren, wenn wir jetzt getrennt wären, hätten wir weiterhin Kontakt. Wir würden nicht dafür sorgen, dass ich unsere Tochter nicht mehr sehe. Aber sie für sich kann sich nicht vorstellen, mit einer Frau zusammen zu leben. Ich verstehe schon. Sie liebt halt nur meine Männer. Mhm. Das heißt, sie akzeptiert rein theoretisch das alles schon. Sie würde auch gerne weiterhin freundschaftlichen Kontakt haben, aber dich als Partner quasi dann aufgeben, wenn du die Angleichung oder wenn du Frau auch bei ihr bist. Genau. Was sagt denn, wie steht denn euer Kind zu der Sache? Was sagt dein Kind zu dir, Mama oder Papa? Je nach Situation zwitscht es. Also mal Mama, mal Papa. Ja, oder manchmal dazwischen. Das hat mir selber die Konstruktion entwickelt, mich manchmal Martha zu nennen. Das heißt, die Kleine ist aufgeklärt. Du hast sie eingeweiht und ihr das alles erklärt. Sie erlebt es. Sie erlebt es. Mhm. Genau, also wir haben jetzt nicht bisher keine, was soll man sagen, aufklärendes Gespräch geführt, sondern sie bekommt es einfach mit. Ich gehe selbst ins Schwimmbad. Kann eine Situation geben, wo ich sozusagen als Mann, als Papa mit ihr ins Schwimmbad gehe oder auch als Frau mit ihr ins Schwimmbad gehe. Ich stelle mir, wie ist das so mit Verwandten? Leben deine Eltern noch? Meine Eltern leben und meine Eltern, die sind, mein Vater war Pastor, der hat schon Schwierigkeiten. Also die nenne ich konsequent mit meinem alten Namen und genau. Mhm. Aber sie wissen, aber sie tun sich schwer damit. Genau, sie so. Tun sich extrem schwer. Aber also ich hatte auch früher immer überlegt, ob ich das überhaupt alles mache, solange meine Eltern leben, oder ob ich warte mit allem, bis meine Eltern sozusagen verstorben sind. Aber das habe ich irgendwann nicht mehr ausgehalten. Esther, ich finde das wunderbar, dass du das machst. Und ich habe auch großen Respekt, dass du den Schritt gemacht hast in deinem Berufsleben, jetzt als Frau. Das ist schon eine tolle Leistung. Das musst du auch machen, weil du das bist du und das andere bist nicht du. Deswegen tut mir das so leid, dass du in dieser Spannung in deiner Beziehung lebst. Du kannst dich da ja nicht wirklich fallen lassen in der Beziehung. Und du kannst dich auch, und die Angleichung kannst du ja eben auch nicht machen lassen wegen der Beziehung. Genau, wenn ich also nicht von Kind und Partnerin getrennt sein möchte, kann ich es nicht machen. Mhm. Das heißt, du lebst in einem Dilemma. Genau, ich lebe in einem Dilemma und switche jeden Tag irgendwie morgens oder abends dann zwischen den zwei Sachen her. Gut, inklusive der Stimme dann auch, dass ich aber auch mit der Stimme dann wechsle. Du hast jetzt die Frauenstimme. Genau. Du kannst auch ganz anders. Ich kann auch ganz anders, ja. Das ist ja irre. Das ist ja wirklich irre. Ist das anstrengend, so weiblich zu sprechen? Nein, das kann man trainieren. Das ist ein Muskel, den kann ich trainieren. Mhm. Machen leider die wenigsten, die betroffen sind, aber man kann das trainieren. Man braucht da keine OP für. Und dann klappt das wunderbar. Und vor allem, weil es ja auch im Beruf einfach natürlich einen Tag, den ich brauche, das machen, ist ein hoher Grad der Akzeptanz gegenüber meinen Schülern, ob ich die eine Stimme habe oder nicht. Esther, ich finde, so hart das vielleicht auch ist oder so schwierig das auch ist, ich finde, dass du deinen Weg noch konsequenter gehen musst. Okay. Du weißt, was ich meine. Mhm. Ich glaube, ich empfinde dich so, dass ist jetzt noch der letzte I-Punkt auf die ganze Entwicklung, dass du das auch tun musst. In dieser Mobbing-Geschichte arbeite ich mit einer Psychologin zusammen. Und die sagt so ein bisschen, dass die meisten Frauen, die zu ihr kommen, wegen Menopause und wegen Menstruationsproblemen zu ihr kommen. Und dass das sozusagen die wirklich zentralen Frauenprobleme wären. Und dass ich das ja beides nie haben könnte und deswegen spricht es mir eigentlich auch ab, sozusagen wirklich wie eine Frau sein, dass ich wirklich eine Frau sein könnte oder ob ich so eine Frau wäre. Das sagt deine Psychologin? Mhm. Na, das ist aber eine schöne Psychologin. Das ist aber eine schöne Psychologin. Ich sage, die Psychologin hat komplett Unrecht. Du bist, du bist eine Frau und du sollst auch rundherum eine Frau sein und so leben. Und ich möchte, dass meine Psychologin auch noch mal ein paar Worte jetzt mit dir redet. Okay. Ne? Von einer Psychologin zu einer Psychologin. Mensch, Esther, das war interessant, mit dir zu sprechen. Es hat mich sehr gefreut, dass du angerufen hast. Das fand ich auch. Tolle Sache, was du da hingelegt hast. Und ich finde, du solltest das ganz durchziehen. Vielleicht unterhalten wir beide uns irgendwie im Dreivierteljahr oder im Jahr nochmal miteinander. Okay, klar. Alles Gute von Herzen und wir melden uns gleich bei dir nochmal. Danke, Domian. Tschüss, ciao. Tschüss. 1:50 Uhr. Monika, 65, guten Morgen. Guten Morgen, Domian. Hallo Monika, um was geht's bei dir? Es geht darum, um Querschnitt. Querschnitt gelähmt, ja genau. Bist du Querschnitt gelähmt? Nein, mein Mann war das. Und zwar hattest du diese Woche eine Frau am Telefon, der ihr Mann jetzt so quasi im Sterben liegt, oder? Aber wenn ich das richtig sehe. Naja, der nicht mehr leben möchte, weil er so am Ende ist. Ja. Ja, nach 30 genau. Jahren Querschnittslähmung. Und, genau. Und ich war 20 Jahre mit einem Querschnittgelähmten zusammen. Mhm. Davon war ich leider nur noch 2,5 Jahre verheiratet mit ihm, weil er dann leider ganz schwer krank geworden ist und dann 2006 gestorben ist. Mhm. Aber um das geht's gar nicht. Es geht darum, um das Thema Sex. Die Dame hat gesagt, sie konnte mit ihm Sex haben, aber nur mit Hilfsmitteln und so weiter und genau. so fort. In der ersten Zeit hat sie das gesagt, genau. Ja. Das stimmt aber gar nicht. Also für sie stimmt das wahrscheinlich schon, aber nicht für mich, weil ich war mit ihm zusammen und wir hatten wunderschönen Sex, ohne Hilfsmittel, alles. Das heißt, er kam zu einer Erektion? Genau. Und hat er auch was empfunden dabei? Ja, genauso wie ein normaler Mann. Und dazu muss ich halt sagen, Mann war ein inkompletter Querschnitt. Inkomplett heißt, wie soll ich jetzt das genau erklären, er spürt noch, aber er kann nicht stehen. Also genau. Sowas. Es kommt wahrscheinlich dann auf die Art der Lähmung an, ob das funktioniert, ob es nicht funktioniert. Ja, genau. Und ob man was empfindet oder ob man nichts mehr empfindet. Es gibt einen kompletten Querschnitt, das ist so wie bei der Dame das war. Und es gibt den inkompletten, der meinen Mann. Das heißt, eure Sexualität war relativ normal. Die war ganz normal. Ganz normal. Ganz normal. Und ich muss sagen, ich bin jetzt also 65 und ich habe ihn kennengelernt, 35 ungefähr. Das war der schönste Sex in meinem ganzen Leben. Aber das lag jetzt nicht speziell daran, dass er die Lähmung hatte, sondern weil es ein toller Mann war. Es war wirklich ein richtig toller Mann. Ich hatte die 20 Jahre, das waren die schönsten Jahre meines Lebens. Ich habe das deinem Kollegen schon erzählt. Wir hatten ein Wohnmobil, wir hatten ein Segelboot, wir hatten zwei Quads. Und wir waren, also ich musste ja leider noch in die Arbeit gehen, aber in der Freizeit immer unterwegs. Und konnte er denn irgendwie so auf Krücken gehen? Zumindest? Nein, er saß auch im Rollstuhl. Er saß im Rollstuhl, aber nicht im Elektrostuhl, sondern im Schiebestuhl. Ja. Ne? Und ich habe gesagt, der hat alles gemacht, nur halt nicht stehen können. Jetzt habe ich nicht genau verstanden am Anfang, was du gesagt hast. Als ihr beiden zusammenkamt, da war er noch nicht querschnittsgelähmt. Doch, da war. Der war ja, ich habe ihn kennengelernt als Querschnitt. Ah ja, was war bei ihm passiert, dass er querschnittsgelähmt war? Er ist mit 21 Jahren von der Bundeswehr nach Hause gefahren und ist unter einer Unterführung durchgefahren und bekam einen Seitenwind und dann ist er die Böschung runter und ist mit dem Rücken um einen Baum rum. War er auf einem Motorrad oder im Auto? Im Auto. Im Auto. Im Auto, aber er damals, zu der damaligen Zeit, mein Gott, wann war das? Irgendwann in den 60er Jahren? Ja, da waren die Autos nur Blechkisten. Es war ein VW, aber es ist halt die Autotür aufgegangen und er ist rausgeflogen, wobei sein Kollege, den er nach Hause gefahren hat, leider tot war. Und er hat halt das Pech gehabt, er war am Anfang Querschnitt bis zum Hals rauf. Und war dann ganz lange auf Kur und im Krankenhaus und bla bla bla und sowieso. Und ist dann so rausgekommen, dass er also im Rollstuhl sehr beweglich war. So, ihr wart junge Leute damals. Ja. Die Zeit war noch ganz anders. Behinderte wurden noch viel abschätziger angeschaut, als es heute leider immer noch der Fall ist. Aber die Zeiten haben sich schon erheblich gebessert. Ich weiß nicht, ob dir die Stiftung Pfennigparade irgendwas sagt, nee, in Bayern. Nee. Das ist eine Werkstätte für Behinderte. Er war Einkäufer da drin. Und ich habe in der Datenerfassung gearbeitet. Mhm. Und also wir sind wunderbar durchs Leben gekommen. Ja, aber was ich fragen wollte ist, wie haben damals so deine Freundinnen, das Umfeld reagiert, dass du mit einem behinderten, einem querschnittsgelähmten Mann zusammenkommst? Ganz normal. Das schönste Beispiel war mein Vater. Der war ja damals auch schon bald 70. Mhm. Wie der meinen Mann kennengelernt hat, hat sich mit ihm unterhalten und bla bla bla und so. Und dann kam der Spruch von einem alten Mann halt, das ist ja ganz ein normaler Mensch. Wurde denn damals auch das Thema Sex gefragt? Nach dem Motto, kann man denn mit dem überhaupt richtig schlafen? Ja, schon. Ja, wurde auch gefragt. Ja, natürlich. Wir haben natürlich auch viele behinderte Freunde gehabt dann auch. Und ja, da war das Thema schon drin. Und dann da redet man halt darüber und es war in Ordnung. Aber ich glaube, dass du trotzdem das Glück hattest, da in einer weltoffenen Zone irgendwie zu leben oder weltoffene Menschen um dich herum zu haben. Ich habe, mein Enkelkind ist ja damals auch auf die Welt gekommen, 2002. Mhm. Die geht heute, ich meine, die sind in der Zwischenzeit 12 Jahre alt, und die geht mit normalen, also mit behinderten Menschen ganz normal um. Ja, manch Erwachsene das gar nicht kann. Ja, das ist das Schöne, wenn Menschen sehr frühzeitig daran gewöhnt sind, dass das eben zu unserer Normalität auch dazugehört. Ja, genau. Und dass es nicht ausgegrenzt und weggesperrt wird, wie es doch leider früher sehr häufig der Fall war. Ja, das Schlimme ist halt, dass der 2006 einfach gestorben ist, der was, Mann. Ja, was, das wollte ich gerade fragen, was ist da passiert? Er war durch den Unfall ja schwer herzkrank, also das Herz war geschädigt. Mhm, und am Schluss waren dann Nieren kaputt, die Lunge war kaputt, das Herz war kaputt. Also der ganze Mann war dann am Schluss kaputt. Und der hatte im Rücken so eine Fistel drin, das ist so, wie sagt man da, weiß ich nicht, wie man das beschreiben soll. Ja, eine Fistel, da kennt man ja, so eine Art kleines Geschwür. Oder? Nein. Halt, das ist ein Schlauch, der in die Lunge reingesteckt wird. Ach so. Genau. Damit das Lungenwasser ablaufen kann. Ja, ich weiß. Mhm. Und das musste immer von Zeit zu Zeit gewechselt werden. Mhm. Und beim letzten Wechsel hat der Körper das nicht mehr verkraftet. Mhm. Und daran ist er dann 2006 gestorben. Und ich muss immer nur dazu sagen, das wären heuer 9 Jahre und ich vermisse den Mann unwahrscheinlich. Das glaube ich, du sprichst ja auch mit großer Hochachtung und Freude und Liebe von ihm. Ja. Und heute habe ich dann noch, wie sagt man so schön, die blöde Nachricht gekriegt, dass ich jetzt zum zweiten Mal nach seinem Tod wieder Krebs habe. Du? Ich, genau. Die Nachricht hast du heute bekommen? Die habe ich heute bekommen, ja. Aber so, das ist ja erstaunlich. Du klingst alles andere als jemand, der heute so eine Nachricht bekommen hat. Ja, ich habe noch nicht alle Untersuchungen. Ich weiß jetzt, dass ich Metastasen wieder habe. Wo? Was heißt wieder? Jetzt erste Mal Metastasen. Beim ersten Krebs 2009. Habe ich keine Metastasen, da habe ich das alles gut weggesteckt. Was für ein Krebs ist das? Dem jetzigen, den weiß man noch nicht, weil man weiß, dass ich im Rücken Metastasen habe. Mhm. Aber man weiß noch nicht, woher. Wenn du Metastasen hast, hast du ja irgendwo einen Mutterkrebs. Genau, ein Herd, ja. Ja, genau. Mhm. Und der muss halt jetzt Montag und Donnerstag festgestellt werden, was er ist. Und dann geht die ganze von vorne wieder los. Dennoch wundere ich mich, dass du so tapfer klingst von der Stimme her. Manch einer wäre heute schon ganz ein gebrochener Mensch. Oder ja, aber es nützt mir ja nichts. Ich kann jetzt sagen, ich mag nicht mehr, ich mag die ganze Prozedur nicht nochmal und schmeiß einen Löffel weg oder so. Aber ich meine, ich bin zwar schon 65, aber ich will noch gerne weiterleben. Das ist natürlich genau die richtige Einstellung. Und das strahlst du ja auch aus, dass du eine sehr optimistische und positive Frau bist. Ja, ich hoffe nur, dass man nicht wirklich dreckig geht dann jetzt bei der ganzen Schule, was da kommt. Monika, jetzt ist die Sendung vorbei, aber ich drücke dir von Herzen die Daumen, dass es nicht so schlimm wird und dass du das relativ gut überstehen wirst. Ich hoffe auch und ich freue mich, dass ich mal mit dir reden konnte. Und ich freue mich auch sehr, dass ich mit dir habe reden können. Alles klar. Alles Gute und wir drücken alle die Daumen. Ja, danke schön. Tschüss, Monika. Ciao. Tschüss. So, ihr Lieben, das war's für heute in der Technik. Dennis Eickmeier. Morgen 1 Uhr Radios Live, 1 Uhr wieder Fernsehen, auch wieder mit einer freien Themen nach. Ich freue mich auf euch und mailen könnt ihr natürlich auch immer an domian@wdr.de. Ab 11 sind wir morgen da. Tschüss.